Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Ich weiß nicht, sehen Sie mich jetzt? Nicht? Jetzt? Immer noch nicht. Na, dann müssten Sie bitte mal Ihren Hologrammempfänger nachjustieren. Bei mir ist jetzt hier eigentlich alles in Ordnung. Naja, geht ja nicht mehr. Ich laufe nur noch als Hologramm durch die Gegend. Nachdem jetzt auch in Deutschland einfach jeder mal so mit dem Luftgewehr irgendwo hinschießt, so irgendwie. Na, später dazu mehr. Jetzt erstmal schön knackige Musik. Kennt auch keiner, ist klar. Läuft ja auch nicht im offiziellen Kanal. The Contrast aus England. Coming back to life. I know my name, but I woke up with the wrong face. I'm in the wrong place tonight. Spinning my life like a silver coin. Everything fits, but you can still see the joint. The radio saved my life tonight. We are strange, getting stranger. We want change, we'll screw the danger. Coming back to life. to light in these days of wonder. I'm fading out in a clap of thunder. Ein guter Song jagt hier den anderen, The Contrast aus England. Die haben schon 8 CDs draußen. Gehört haben wir ein Stück von A Sinister Flick und ein Stück von God of Malfunction. Klar, The Contrast kennt keiner, denn die dienen nicht der Maschine, die alle füttert, sondern die sind halt wirklich unabhängig. The Contrast. Und dass sobald man sich von der Maschine abwendet, alles auf den Bach runtergehen kann, das war schon immer so, das wird wohl auch immer so bleiben. Heute sieht die Maschine ein bisschen anders aus. Hier mal ein Beispiel von 1969. The Tremolos, als sie sich so versuchten, aus allem zu lösen, waren sie weg, die Fans. The Tremolos mit einer fantastischen Single. Call Me Number One. Das Charmante blüht heute im Abseits, so zum Beispiel die neue Peter Lacey, die ich rauf und runter höre. Star in Your Own Show startet die CD, die da heißt New Way Lane, Peter Lacey. Und irgendwie habe ich heute überhaupt keine Lust, über Mord und Totschlag und Verderbnis und rechte Parteien und all dieses üble Zeug, was das tägliche Leben heute in Deutschland definiert, zu reden. Mach einfach ein bisschen frische Sommermusik. Bin ja inzwischen auch ein Hologramm, laufe einfach so durch die Gegend. Man kann durch mich durchlaufen. Mich berührt das alles nicht mehr. Das ist im Moment für diesen Sommer so meine Antwort auf alles. Da können sie auf mich schießen. Ja, ja, macht mal. Ihr könnt mich alle mal. Da können sie mich treten. Echt egal, ist mir alles wurscht. Antanzen können sie mich auch, weil sie können mir nicht in die Tasche fassen. Sehr praktisch als Hologramm. Weiter mit frischer Musik aus dem Untergrund. Aus England, Wilson, super frische neue CD, Old School New Rules, Wilson. Rolling down your highway, living on the run. can bring us down. For we gonna change the weather. Listen closely to what I am talking about. About men and women together. Now it's time. No more hate and no more jealousy. Now it's time for love. Tell me why. Why can't it be sweet, sweet love? I'll tell me why. We're good to each other. Close your eyes and you're gonna see. We're all sisters and brothers. Now it's time. No more hate and no more jealousy. Now it's time. Sweet, sweet love. Tell me why. Why, yeah, yeah, yeah, yeah. Why can it be sweet, sweet love? Sweet love. Why can it be sweet, sweet love? Why can it be sweet love? Why can't it be? Why can't it be? Sweet, sweet love. Now it's time. No more hate and no more jealousy. Now it's time for love. Why, yeah, yeah, yeah. Why can't it be? Sweet, sweet love. Tell me why. Why, yeah, yeah, yeah, yeah. Sacca und Manzetti, die machen auch schon seit Jahrzehnten, was sie wollen und sind deswegen, na klar, weiterhin im Untergrund. Die neue CD, High Time und Super Groovend Sweet Love. Und nun gibt's dann doch noch einen dicken Wermutstropfen heute in der Show. Die im Untergrund, die gehen still und leise, die großen Stars, da brodelt die Weltpresse, da wird aus dem letzten Stück Information noch irgendwie ein Artikel rausgesaugt. Letztes Jahr ist Mighty Sam McLain gestorben. 72 ist er geworden. Die letzten Platten hat er in Skandinavien rausgebracht. Ganz wunderbare Sachen, völlig ungewöhnlich. Amerikanischer Soul-Musiker mit iranischer Sängerin. Und da hören wir jetzt einfach mal ein bisschen rein. Cheerio, bye bye, Sam. Und ich denke, er wird verstehen, die Anspielung, die mir einfach auf der Zunge liegt, seine vorletzte CD, die er mir noch geschickt hat, die hieß nämlich Badger Didn't Know. Ich schätze mal, du hast nicht gewusst und ich hab's echt nicht gewusst, dass Mighty Sam McLain letztes Jahr gestorben ist. Hier ist er, mehrere Songs, Mighty Sam McLain. Stop this fucking music. I can't stop this thing called love. can't stop this funky feeling flowing through my inner soul. Come on, come on. Woo! Well, can't keep my feet from dancing. I can't hold my body still. Well, I don't wanna do my own thing. I just wanna do my father's will. Y'all, come on, help me. Hey! Somebody, feel my love. Feel me. Hey. Hey, somebody, can't stop the funk, don't wanna, I can't stop it, hey, listen, I can't stop the sun from rising, I can't stop it from going down, I can't stop the wind from blowing. Can't stop the world from going around. Y'all come on and help me now. Ow! Can't stop it. I don't wanna stop. Don't make me stop my funk. Well, can you feel it? Can you feel? Can't stop. I can't stop it. I don't wanna stop. Hey, hey, hey, hey, hey. Can't stop the funk, yo. Don't wanna. To land in your heart. Said I'm grooving on your love, baby. I'm getting ready to land in your heart. Yes, I am. It feels so good, so right. It feels so good, so right. It feels so good, so right. It feels so good. It feels so good. So doggone right. Woo! I just wanna thank you for saying hello to me. What you find, sir? Whoa, I wanna thank you, sweet baby, for saying hello to me. You feel so good, so right. You feel so good, so right. You feel so good, so right. You feel good. Oh, you feel so right, baby. Oh, girl, you feel so right. Come on, girl, it don't. Come on, son. Thank you. that's my little story. I've said all I have to say to you, sweet thing. Well, girl, that's my little story. I done said all I have to say. Oh, Lord, I can't talk no more. You feel so good, so right. You feel so good, so right. You feel so good, so right. You feel good. Tell me, can you feel my love? I'm coming in your heart, and I'm gonna dance with you all around your love. It feels good. It feels good, babe. Whoa, it feels good. Lord, it feels so good. It must be right. Woo! Lord, girl, don't you know it's all right? Can you feel? Can you feel? Can you feel? Can you feel? Has moved from lofty worlds of piety. It dwells on the dome between walls of old anxiety. Like a perfect pillar made from thoughts I've spun, my truth stayed inside to hide from the rain and sun. My truth has moved to a garden where nothing's fake, where my love is mirrored in the surface of the lake. In the depth of her eyes, there's a beauty so red. I have never seen anything so red. In her moving body, there's a desire so white. I have never seen anything so white. In a gentle song, there's a longing so blue. I have never heard anything so blue. Anything so blue. Anything so blue. Anything so blue. Bye. truth is small, it cannot boast. To the sun and the rain and the wind, it is exposed. I am a child, I am a naked name. My life will never, ever be the same. In the depth of her eyes, there's a beauty so red. I have never seen anything so red. In her moving body, there's a desire so white. I have never seen anything so white. In a gentle song, there's a longing so blue. I have never heard anything so blue, anything so blue, anything so blue, anything so blue, anything so blue. Miley Sam McLean und Masha Wadat. Die CD heißt Scent of Reunion. Ist übrigens rausgekommen auf Kirkelig Kulturverkstedt, Oslo, Norwegen. Davor Mighty Sam McLean von seiner letzten CD Too Much Jesus, Not Enough Whiskey. Und davor Mighty Sam McLean, Betcha Didn't Know. Demnächst bekomme ich noch seine letzten Aufnahmen, auch aus Norwegen, aus Oslo. Und die gibt's hier dann natürlich auch wieder auf Lord Litters Magic Music Box, produziert für Radio Marabu. Auch nicht vorlesen werde ich die ca. 85 Notizen, die ich mir aus der Online-Tagespresse aufgeschrieben habe. Da geht's ums Klima, da geht's um... Nun, wir haben es alle erlebt, das Klima spielt völlig verrückt, aber keine Angst... Das ist alles Panikmache, das hatten wir schon immer so. Ich ironisch, ach, ich bitte Sie, nein, dieser Sommer ist doch so wie immer. Wir tun weiter so, als wenn nichts wäre. Frische Musik bitte. Exposed Foreheads aus den USA. Neue CD, Choose to be Human. Looking cool was a thing to do. Got kommen, sie wollen dich holen aus meinem Garten. Doch du verdienst Paläste, ich raub für dich Trillionen und werde auf dich warten. Ich schreib dich auf Papier, denn so bleibst du bei mir. Mein Lieb, mein Leid, mein Weg. Schreib's mit meinem Blut, du sagst, es ist nicht gut. Mein Lieb, mein Leid, mein Weg. Ich hör sie kommen, sie wollen dich holen aus meinem Garten. Doch du verdienst Paläste, ich raub für dich Trillionen. Ich hör dich träumen, dass sie dich stehlen aus unserem Frieden. Dein Blick voll Reue kann mir nichts verhehlen. Ich lass sie nicht siegen. Bin doch nur ein Mann, der alles dafür gab, dass er irgendwann nicht mehr alleine war. Warum willst du gehen? Wer soll dich verstehen? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mein Lieb, mein Leid, mein Weg. Der Winter ist so bunt, so hab ich nie gekannt. Mein Lieb, mein Leid, mein Weg. Ich möchte jemals gehen, daneben blieben stehen. Mein Lieb, mein Leid, mein Weg. Der Winter ist so bunt, so hab ich nie gekannt. Mein Lieb, mein Leid, mein Weg. Die neue Kupfer, der fette Tanz des Lebens, so heißt die CD. Und als Kurzinfo, bei einem der letzten Konzerte von Kupfer waren 10 Leute da, weil Kupfer gehört auch nicht zur Maschine. Kupfer ist unabhängig. Tja, Oh weh. So musste etwas nachladen. Als ich noch nicht als Hologramm durch die Gegend schwebte, war eines der letzten Interviews, das ich führte, mit Ron Graves von Reed Graves. Und auf die Frage, ob er denkt, dass der heutige Untergrund ein, wichtiger Gegenpol zum Mainstream ist, sagte er Folgendes. I think the official culture can be very slick. Ich glaube, die offizielle Kultur kann sehr glatt, sehr professionell sein. Dr. Johnson, bekannte historische Gestalt in England, sagte mal, wenn du ein Pferd auf seinen Hinterbeinen tanzen siehst, fragst du nicht, ob es das gut tut, sondern du wunderst dich, warum es das überhaupt tut. Das ist so ungefähr das, was ich über Massenkultur denke. Nicht, dass es gut gemacht ist, sondern warum es überhaupt gemacht wird. Es ist leer, es ist bedeutungslos. Die gute Nachricht ist, dass es inzwischen unglaublich viele Menschen gibt mit verschiedensten gesellschaftlichen Hintergründen und aus verschiedensten Altersstufen, die fantastische Musik, Literatur, Gedichte und Kurzfilme produzieren. Was sie nicht haben, ist die Unterstützung von großen Firmen. Also muss man danach suchen. Aber es ist da. Ich glaube, das ist eine sehr gesunde Entwicklung. Ich glaube, dass die Kultur sich verändert. Ich glaube, das Bewusstsein ändert sich. Und das ist ein Grund zu großem Optimismus. And that gives me reason for great optimism. Reed Graves, die Debüt-CD Lovely as Suspicion. Und das hier ist die Biografie. Reed Graves. Reed Graves. Kirk Slater's and Johnny Graham's murders. He lies against my apprehension. The shops are on shut, but the dog's hair gets cut. There's a palpable feeling of tension. After decades of helping Big Bread and sweet fancies, torture is silently crying. Geneva Street, Freddy the Baker is dying. Freddy left school, he was only 14. At 16 he married his sweetheart. They managed for children to stillborn when slaughtered in a war that ripped whole worlds apart. And sickness slowly flatlining. When the nurses come running, she steps out of the way and knows that it's she. Drinking, don't know what I was thinking. Guess I like it too much to see it go. I gave up giving up drinking. Don't mind coming home stinking. Think I'll write my name in some newly fallen snow. There's a lot of like minds around me, not a one to bring me down. Inside I'm sad and lonely, down in this poor little town. I gave up giving up drinking. Don't know what I was thinking. Guess I like it too much to see it go. So I gave up giving up drinking. Don't mind coming home stinking. Think I'll write my name in some newly fallen snow. There's a lot of internal organs just waiting for me to pound. Constantly in pain, but you won't hear me making a sound. 'Cause I gave up giving up drinking. Don't know what I was thinking. Guess I like it too much to let it go. Seems like everything's spinning. The room is going round and round. Will I ever come out of this winning? Down in this poor little town. Seems like everything's spinning. The room is going round and round. Will I ever come out of this winning? Down in this poor little town. I gave up giving up drinking. Don't know what I was thinking. Guess I like it too much to see it go. So I gave up giving up drinking. Don't mind coming home stinking. Think I'll write my name in some newly fallen snow. Guess I like it too much to see it go. Ray Mason, seit 30 Jahren im USA-Untergrund tätig, die neue CD The Shy Requester. Gehört haben wir I Gave Up Giving Up Drinking, also ich gebe auf, das Trinken aufzugeben, was schon fast der bayerischen doppelten Verneinung nahe kommt. Da gibt's doch sowas, oder? Und das erinnert mich natürlich an Musik aus Bayern. Gelebte Musik. Musik aus Bayern. Ich will nur von der Sportschau hocken, ist genau das, was ich jetzt möchte. Ein guter Rauchhöhe, wie eine schöne Brotzeit und meine Ruhe. Jawohl! Von der Leitzande, die ein großer Fix schauen aus, mir wird schlecht. Zur Wandschaft schon draußen, aber geht's nicht in mein Buhr. Ich trotz mal kein Salz, nein, ich lass mal meine Ruhe. Ich hab gleich kein Nerv, halt nicht, komm aus die Tür, von draußen zu. Auf Versicherungsfritze, der Bierclub Hänse, jeder labert die voll. Ja, da schreibst du, kannst du das, kannst du alles, bringst du das gleich mit. Auch die Zeugen wie im Obersong, dass ich mich machen soll. Hock den Biergarten, der Preis nicht mehr, mir ist vorbei mit meinem Glück. Ich trotz mal kein Soll, nein, lass mal meine Ruhe. Ich hab gleich kein Nerv, weil ich komm auf die Tür, vor draußen zu. Sei mir nicht besser, aber tief in mir drin sind mir noch ein bisschen Zeit, wo Frieden über mich kommt. Komm jetzt zu mir, leg dich in meinen Arm und eine Zeit lang nichts mehr her von dem ganzen Schmarrn. Vor der Sportschau hocken ist genau das, was ich jetzt möchte. Einen guten Rauch hol ich mir, schöne Brotzeit und meine Ruhe. Vor mir Leute an der Tür, aber ich lache bloß ganz frech, weil heim mach ich nicht auf, heute bleib ich stur. Ich trank's mal kein Salz, lass mal meine Ruhe. Ich hab gleich kein Nerv, weil ich komm aus die Tür, von draußen zu. We'll be right back. Wackinger von der CD-DVD Agurda Dog. Ein guter Hund. Zweckinger. Auch in diesem Jahr und in diesem Sommer wird es natürlich viel aus Bayern geben. Alles nachzuklicken auf lotlitter.de, lotlitter.de oder hier auf radiomarabu.de. Ich sage Cheerio und Bye-bye mit Williams Wet Sox. Die aktuelle CD, Wohi, Wohi. Und da gibt's jetzt mal den Hey, junger Bursch. Bye. Lord Litter's Magic Music.